In Zusammenhang damit, dass die südkoreanischen Organisationen verschiedener Kreise und Schichten die Aktion für die Repatriierung der DVK-Bürgerinnen, die zwangsweise in Südkorea gefangen gehalten sind, kräftig entfalten, gab der Sprecher des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes der DVK am 9. Juni Antwort auf die Frage eines Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Zurzeit verlangt die südkoreanische Bevölkerung mit Nachdruck die Ausrottung des Übels der bösen Konfrontationskampagne des ehemaligen Bakunin-Regimes gegen die Landsleute. Die verschiedenen Kreise und Schichten setzen sich für die Repatriierung der Frau Kim Jeon-hi und der 12 DVK-Bürgerinnen aktiv ein, die in Südkorea zwangsweise gefangen gehalten sind. Doch trotz des Appells und der Forderung der Bevölkerung winden die südkoreanischen Behörden von der Frage der Repatriierung der zwangsweise zurückgehaltenen DVK-Bürgerinnen absichtlich das Gesicht ab. Das Parlament und die Regierungs- und Oppositionsparteien, die es außer Acht lassen, haben sich darauf geeinigt, einen Antrag, der den Norden zur Erlaubnis des Süd-Nord-Treffens der getrennten Familien zum 15. August auffordern soll, im Parlament durchzubringen. Die Gefangenhaltung der entführten DVK-Bürgerinnen in Südkorea ist ein Produkt der bösen Intrige und Konfrontationskampagne des Bakun-Regimes gegen die DVK, das von der Bevölkerung hart verurteilt wurde, sowie ein unverzeihliches Humanitätsverbrechen. Bevor die DVK-Bürgerinnen bedingungslos repatriiert werden, ist eine humanitäre Zusammenarbeit einschließlich des Treffens der getrennten Familienangehörigen und Verwandten von Nord und Süd völlig unvorstellbar. Die südkoreanische Regierung soll die DVK-Bürgerinnen, die völlig ungerecht zurückgehalten sind, sofort zurückschicken, die Wahrheit über die Gruppenentführung der DVK-Bürgerinnen klären, die das landesverräterische Bakun-Regime zu einem unreinen politischen Zweck beging, und die Verbrecher schwer bestrafen. Die DVK wird die Haltung der südkoreanischen Regierung beobachten und bis zum Letzten dafür kämpfen, ihre Bürgerinnen, die zwangsweise in Südkorea gefangen gehalten sind, in die Obhut der Heimat zurückzubringen.